Was hat der Boxer vom Leben der Welt? Das muss er meiden, was ihm grad gefällt. Sucht er sich manchmal fürs Herz einen Schatz, hat er im Ring keinen Platz. Was hat ein Boxer mit Liebe zu tun? Nie darf er tun, was er will. Teilt er sein Herz, dann ist alles bald vorbei, dann ist's um ihn auf einmal still. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout. Ein Boxer berühmt und beliebt, weil er im Kampfe sein Bestes nur gibt. Schnell bricht man ihm die geschworene Treu, schnell ist's mit allem vorbei. Wenn er nur einmal den Kampf nicht besteht, wer nimmt noch seine Partei? Nichts als der Spott ist der Dank, wenn er dann geht, dann kommt der Nächste an die Reihe. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, so schlägt ihn der nächste Knockout. Alles vergessen, dann schlägt ihn der nächste Knockout.